Deutschlandfunk. Hallo, Massimo Maio ist hier. Herzlich willkommen zum Hörspiel-Podcast. Was ist der Unterschied zwischen Kuscheltieren und Puppen? Kuscheltiere trösten einen und Puppen wollen selbst getröstet werden. Das ist zumindest einer von vielen Gedanken zum großen Thema Kindheit im folgenden Hörspiel. Wir alle haben Kindheit erlebt und doch ist sie gar nicht so leicht zu greifen. Was zeichnet Kindsein aus? Wie erinnern wir Erwachsene daran? 5 Figuren sammeln in diesem Hörspiel Perspektiven auf die Kindheit, Geschichten, Fragmente, Erinnerungen und erzählen von Kindheit heute und auch vor Jahrzehnten. Das ist eine poetische Annäherung an die Kindheit von der Georg-Büchner-Preisträgerin Ursula Krechel. Drei, vier, fünf, sechs, sieben. Wo ist meine Braut geblieben? Niemand weiß, wie es geschah. Plötzlich ist sie nicht mehr da. 7, 8, 9, 10. Ach, wie ich mich nach ihr sehne. Plötzlich macht sie mit mir Schluss. Hokus pokus fidibus. Die wirkliche Lämmchenhaftigkeit von Ursula Krechel. Ich will jetzt nichts mehr hören. Ich kann auch psst, psst machen. Sei still, ich muss eins sagen. Eins. Oder, wie Antonio Lobo Antunes vormals Psychiater schreibt, zur Großmutter kommen und den Kopf in ihren Schoß legen. Schön. Darf ich genau zitieren, um Missverständnisse zu vermeiden? Ja, bitte. Wenn er sehr niedergeschlagen gewesen war, ging er zu ihr, trat in ihr Wohnzimmer, verkündete ihr, ohne sich zu schämen: Ich bin gekommen, damit sie mich streicheln. Und er hatte den Kopf in ihren Schoß gelegt, damit ihre Finger, wenn sie seinen Nacken berührten, seine grundlose Wut linderten und seinen Durst nach Zärtlichkeit stillten. Hast du auch den kleinen Erzherzog gesehen? Das Papstkind? Den Neffen des Paten oder die kleine Friseursprinzessin? 4 leidlich liebe Kinder, Beine Baumler? Hast du dich in die Wäsche der Blumenpflückerin verguckt? Löwenzahn und Hahntritt? Hast du ihnen die Übermüdung an der Nasenspitze angesehen? Warum nicht einen Waldlehrpfad buchstabieren? Psst, psst. Unter Wasser öffnen sich Türen und schlagen im Wind zu. Man muss sie nur zu hören wissen. Algen verbeugen sich und wollen eintreten. 20.000 Meilen unter dem Meer, so hat es Jules Verne erfunden. Walfische, Robben, Seelöwen, Seelöwenzähnchen, alles verkleinern, zerkleinern, pürieren oder zu Hackfleisch machen. Das Walfischlein. Das Walfischlein. Sofort taucht es weg in die Tiefe der Dunkelheit. In die Tiefe der Dunkelheit. Diminutiv, Diminutivchen, ein Ding, ein Dingelchen. Ein Ding. Fischlein. Ein Dingelchen. Und wenn es wieder auftaucht und an Land geht? Und wenn es wieder auftaucht kein Strandhafer, sondern Stiefmütterchen. Kein Strandhafer. Maßliebchen. Sondern Stiefmütterchen. Und noch einmal, ein kleineres Diminutivchen nur mit der Lupe zu finden. Nur mit der Lupe Vielleicht zu finden. Vielleicht auch ein Lämmchen auf einer Salzwiese. Vielleicht auch ein Lämmchen auf einer Salzwiese? Oh ja, ein Lämmchen. Lämmchen. Lämmchen. Lämmchen. Es gibt auch immer etwas, über das man sich begeistern kann. Ein Hochsitz, der wie ein Kinderstühlchen gebaut ist. Ein falbes Pferd, das seinen Hals in einer eleganten Linie einem Grasbüschel zuwendet. 2, 3 Familienhäuser mit spitzen Dächern. Auf einer der Fassaden klettert eine beharrliche Efeupflanze empor, die die Hässlichkeit des Hauses verbergen soll, aber erst nach einer Generation. Wenn man sie nicht abreißt, aus Schönheitsgründen. Ich reise mit einem Kind und einem Koffer im Regionalzug. In meinem Rucksack steckt ein Teddybär. Er wiederum muss seinen Kopf aus meinem Rucksack stecken. Er muss atmen können, er muss sehen können, sagt mein Kind. Mein Kind hat einen Hasen und einen Plüschfisch unter dem Arm. Am kleinen Rucksack, den es trägt, baumeln eine Eule, ein Affe, eine Maus, alle aus Plüsch. Alle sind etwa gleich groß und vertragen sich gut. Im Zug spielen wir Quartett. Vor Aufregung steckt mein Kind einen Finger in den Mund. Der Affe, der Teddybär, der Fisch. Und der Hase ruhen. Eule und Maus sind noch hellwach und beobachten uns. Sie passen auf, dass niemand den anderen betrügt. dass niemand den anderen betrifft. Ich habe ein Kind und einen kleinen Zoo, für den ich verantwortlich bin. Einen kleinen Zoo? Und ein paar graue Fäden im Haar. Graue Fäden, die bekümmern mich. Der Bär hat keine grauen Fäden im Plüsch. Plüsch? Wann wurden die Puppen mit ihren triumphierend hellen, fleischfarbenen, rosafarbenen Körpern durch Tiere ersetzt? Wann musste der Körper haarig, weich werden? Ein Körper zum Liebhaben, ein Körper fürs Kinderbett, einer, der nachts tröstet. Während die Puppe getröstet werden musste, auch wenn die Puppenmutter traurig war. Warum schleifen so viele kleine Mädchen heutzutage ihre Puppe hinter sich her, als wäre sie ein Hund? Spielzeug. Alles Zeug. Aber der Plüschfisch wird geliebt. Wir liefen unsere Lebensläufe Trepp auf, Trepp ab, hielten uns am Geländer fest, erzählten uns unsere Lebensläufe, bremsten ab vor der Gegenwart. Achtung, hier kommt das ungestiefelte Katerkind. Heute trägt es nur Sandalen. An einer langen Leine zieht es eine Schwalbe hinter sich her, die es beinahe stranguliert hätte, wenn sie nicht aufgeflogen wäre. Wie die Straßenbahnen quietschten, sich an der Straßenecke verbogen, den Hügel hinauf ächzten. Wie sie verstummten, als vor ihnen die Straße aufgerissen wurde und Arbeiter gekleidet in neongelbe Leuchtwesten die Schienen mit Schneidbrennern schlitzten und aus dem Gleisbett hoben. Da standen die Straßenbahnen, deren Fahrgäste längst das Weite gesucht hatten, weil ihnen der Halt viel zu lang zu sein schien. Die Türen hatten sich ja automatisch geöffnet. Wieder ist ein Kind vom Traktor gefallen. Das ist nicht ungewöhnlich. Auch die Straßenbahnen stehen Kopf. Es müssten doch viel mehr Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden. Gegen das Fallen, gegen das Hinaufsteigen, gegen das Ausrutschen, gegen das Kippen, gegen das Verbrennen, gegen das Gestochenwerden, gegen das Übelwerden, Herzschmerzen, Wurmbefall, Bauchschmerzen, Zahnweh, gegen den Verlust von Mützen, Handschuhen, Schals im Winter und Eimerchen Schaufeln im Frühjahr, gegen unnötige Aufregung, schlechte Freunde, unsichtbare Brandherde, gegen Teller, die in Scherben gehen, gegen grundloses Gelächter, gegen grundlosen Unfrieden in der Kita. Aber das Kopfschütteln, die Neugierde, die Atemlosigkeit und das Käferkrabbeln, wenn es auf der Haut kitzelt, muss man schützen. Auch die Erinnerung. Eine Laufmaschenleserin, die den Strumpf, den sie bearbeitete, über ein Bein aus Plastik gezogen hatte, das im Dunkel leuchtete. Ein Glühbein oder ein milchig-blaues Neonbein. Sie trug eine Lupenbrille, die das Kind erschreckte und von der es den Blick nicht abwenden konnte. Schrecklich. Aber das war ein Wort, das nur gedacht worden ist. Geschrieben jedenfalls nicht. Wer konnte denn schreiben mit 5 Jahren? Und als ich es konnte, hatte die Laufmaschenleserin längst ihr kleines Geschäft aufgegeben. Nylonstrümpfe, keine Seidenstrümpfe mehr. Billiges Zeugs. Das Flicken lohnte sich nicht. Die Laufmaschenleserin dankte. Was hat sie sonst gelesen? Ich muss Ihnen etwas Empörendes zitieren. Wir sagen doch alle du zueinander. Stimmt. Aber jetzt hast du mich aus dem Konzept gebracht. Ich möchte nicht geduzt werden. Du wolltest etwas zitieren. Jetzt ist es mir aus dem Gedächtnis gefallen. Aus dem Gedächtnis. Aus dem Gedächtnis. Aus dem Gedächtnis. Dann wird es nicht so wichtig sein. Doch, doch. Doch. Kinder, ihr müsst euch mehr zutrauen. Ihr lasst euch von Erwachsenen belügen und schlagen. Denkt mal, 5 Kinder genügen, um eine Großmama zu verhauen. Das ist von Joachim Ringelnatz, dem Dichter, Maler, Säufer, Frechdachs, und es steht in Büchern, die für Kinder erreichbar sind. Ohne Warnung, ohne Vorsichtsmaßnahme. Drei! Ich habe noch nie so viel Liebe. Er sagt, er habe noch nie so viel Liebe empfunden wie zu seinem Kind. Er sagt, er habe gar nicht gewusst, wie viel Liebe in ihm sei. Die Liebe sei einfach zu ihm gekommen. Und da sei sie geblieben, ja. Sie wachse noch. Ich habe noch nie so viel Liebe in mir gespürt. Er sagt, das Kind sei das Beste, was er jemals gemacht habe. Das Kind sei besser als seine Bücher. Er habe das Kind gemacht, seine Bücher seien nicht gemacht. Seine Bücher seien gedrechselt wie Werkstücke, so habe ich ihn jedenfalls verstanden. Das Kind sei... Ich muss eingreifen. Das Kind ist kein Konjunktiv. Das Kind ist keine indirekte Rede. Es spricht selbst. Hören Sie es nicht. Er sagt, er habe noch nie so viel Liebe empfunden wie zu seinem Kind. Er sagt, er habe gar nicht gewusst, wie viel Liebe in ihm sei. Die Liebe sei einfach zu ihm gekommen und da sei sie geblieben. Beneidenswert. Er sagt, das Kind sei das Beste, was er jemals gemacht habe. Das Kind sei besser als seine Bücher. Er habe das Kind gemacht, seine Bücher seien... Nun ja, also nicht gemacht, ausgedacht. Das Kind dagegen... Ich ließ Schnee aufs Papier sinken. Das war mein erstes Schreiben. Es verblasste nicht, befeuchtete alles, wie Samenergüsse später die weißen Seiten befeuchteten. Noch einmal ist ein Kind vom Traktor gefallen. Dann die schwere Hand, die dem Kind über das Haar strich und ihm das Empfinden gab, nicht nur die Frisur wäre verstrubbelt, sondern auch feucht, als hätte ein Nieselregen darüber gestäubt. Vielleicht ein Kopfschütteln danach, um die Hand, die längst zurück zum Handbesitzer gewandert ist, abzuweisen. Ich glaubte, ich schriebe unermüdlich, unablässig, doch die Erinnerung kann trügen. Und jetzt liest du deinem Kind aus dem Patschhändchen vor? Darf ich einige meiner Titel zitieren? Die Schmetterlinge der Steppe. Vor Güte zerknirscht. Eine Umarmung, 3 Auflagen. Der Mut zur Unwahrheit. Die Polizei der Erinnerungslücken, leider nicht erschienen. Aber das Beste ist doch das Kind. Aus experimentellen Gründen habe ich ein Typoskript ins Eisfach meines Kühlschranks gelegt. Die Wirkung war leider null. Mach die Tür leise zu. Ich schlief hinter schwermütigen Gardinen. Überall war Glockenläuten. Und das Kind, das nicht zur Kirche gehen wollte, wurde von einer kalten Hand, einer historischen Hand geführt. Es muss Schillers Hand gewesen sein. Nicht geführt, ergriffen, gezerrt. Und fand sich kleinmütig, demütig, auf der harten Bank kniend im Orgelrauschen wieder. Dass die Kindheit lebenslänglich bleibt, sicherheitsverwahrt. Niemals werde ich mich davon erholen. An der Fußleiste, in einem langen Korridor, liegen Puppen. Alle sind nackt. Puppen geschlechtslos nackt. Manche sind so groß wie eine Armspanne. Manche nur wie eine Hand. Kinderhand oder Erwachsenenhand. Sie haben das selige, rosafarbene Beruhigungslächeln im feisten Gesicht, das kleine Mädchen betören soll. Die meisten Puppen sind aus Zelluloid, wie meine Kinderpuppen. Andere aus Plastik. Während ich ein immerwährendes Gemurmel höre, gehe ich durch den Korridor, der mir unendlich lang erscheint. Einige Puppen liegen bäuchlings. Nein, bäuchlings ist nicht die richtige Bezeichnung. Sie liegen mit dem Gesicht nach unten. Sie liegen auf der Nase. Ich drehe sie um. Nehme sie in die Hand. Das sind ja meine Puppen. Ich erinnere mich an Namen, an Kleider, die ich ihnen an- und ausgezogen habe, an Knöpfchen, Bändel, an die Freude, sie zu waschen, ins Bett zu stecken oder sie um den Tisch der Puppenküche zu versammeln. Haferflocken verrührt mit Zucker und Kakao, das essen sie gern. Dabei darf ich eben nicht niesen oder husten, sonst stiebt das Kakaopulver auf. Eine dunkle Wolke in der Puppenküche. Ich bin stolz, ihren Namen noch zu kennen. Ich nehme eine Puppe mit wasserstoffblondem Haar auf. Mein Finger streicht darüber. Nun ist er wieder ein Kinderfinger. Oder ich erinnere mich an das Kinderfingergefühl, wenn ich einer Puppe über das Haar strich. Nun streiche ich über harte Plastikfäden wie Angelschnüre. Soll ich das Haar der Puppe waschen? Einen Augenblick des Grübelns im Traum? Eine so winzige Menge Shampoo, wie ich sie brauchte, könnte ich nicht aus der Packung pressen. Ich lege die Puppe wieder hin. Dieses Mal mit dem Gesicht nach oben. Jetzt fällt Licht durch den Korridor. Licht von links aus einem Fenster. Und immer wieder Puppen. Ich hebe eine auf. Es fehlt ihr ein Bein. Eine andere, die in der Nähe liegt, hat nur einen Arm. Nur ein Arm? Verstümmelt. Der Korridor ist nun gleißend hell, sonnendurchflutet. Die Fliesen, schwarz-weiß, im Rautenmuster verlegt, glänzen. Aber ich traue der Stimmung nicht. Die Puppen sind einem Massaker zum Opfer gefallen. Was machst du da? Nichts! Dieses Spiel muss geheim bleiben. Niemand darf stören. Tür zu, zugeknöpft, den Hosenstall. Die Puppe weint nicht. Auf dem Rücken hat sie eine Öffnung, in die die Puppenmutter ein bisschen Wasser gießen kann. Wenn die Puppe dann ruht, tröpfelt das Wasser heraus. Und die Puppenmutter muss Sorge tragen für das Bettchen. Bettchen, sagt sie. Und nicht Wiege. Die Puppe weint. Die Puppe pisst. Die Puppe hat ein Bettchen, in das sie nicht pissen soll. Wenn sie hineinpisst, pisst sie eben. Nun ja. Wieder ist ein Kind vom Traktor gefallen. Ich lege eine der Puppen auf den Tisch der Puppenküche. Ich weiß, dass die Puppe tot ist. Und sie muss tot bleiben, solange ich spiele. Das Spiel käme nicht zustande, wenn sie nicht tot wäre. Sie ist steif, ausdruckslos das Gesicht, rosig die Bäckchen. Gestern saß sie noch mit anderen Puppen am Tisch und aß. Und dann singe ich. Singe einen schaurigen Gesang. Tiefe Töne. Ein Tönefluss. Kein Lied. Keine Melodie. Ich habe solche Töne noch nicht gehört. Und nun kommen sie aus meinem Mund. Alles steht still, während ich singe. Alles steht still. Der Herd in der Puppenküche. Die Kommode im Zimmer. Die Straßenbahn, der Zug auf dem Bahngleis vor dem Fenster, der ganze Bahnhof. Jetzt scheppern die Teller auf dem Bord in der Puppenküche. Und ich stehe ganz still, bei der Zeremonie, todtraurig über den Tod der Puppe, der ich den Tod gewünscht habe. Das Schweigen ist ein Versteck. Das Schweigen ist ein Geheimnis. Das Singen übertönt das Schweigen, das nicht aufhört. Der Tod ist ein Höllenhund. Besser die Puppenküche nicht verlassen oder sich starr zwischen seine Pfoten legen. Gott sei Dank, dass kein Kind dich hört. Es ist nicht kindgerecht, von diesem Kind zu erzählen. Es gibt auch noch andere Spiele. Konkurrenzspiele? Es muss in Berlin in den 20er Jahren des vorigen Jahrhunderts in einem Haus im Grunewald gewesen sein. Zwei Freundinnen spielen zusammen das Drama vom verlorenen Sohn. Sie tragen exotische Kleider, solche, die einer der Väter von seinen Reisen mitgebracht hat. Solche mit rosenroten Paspellierungen und Schnüren im Rücken. Sie tragen dazu Riemchenschuhe ihrer Mütter, die ihnen viel zu groß sind. Die Fensterläden haben sie geschlossen. Jetzt sind sie in der Wüste. Jetzt sind sie Vater und Mutter. Und ich zitiere: Vater und Mutter, die schauerliche, langgezogene Klagen um ihren verlorenen Sohn ausstoßen. Sie erfinden eine heulende, dramatische Sprache, die den Kummer der ganzen Welt auszudrücken vermag und die niemand versteht außer ihnen. Ihre Sprache besteht nur aus Vokalen. Als sie am Ende ihrer Kraft sind, machen sie die Fensterläden auf und starren betäubt in das blendende Sonnenlicht. Es ist Tag. Sie haben eine ganze Nacht um ihren verlorenen Sohn geheult. So erzählt es Unika Zürn in glühenden Farben. Andere Puppen sind so groß wie eine Frau. Überlebensgroß ist ihr Geschlecht. Ein Bergwerk, in das der Steiger einfährt. Aber es ist versteckt unter einem Irrgarten von Unkraut, Haarbüscheln, Dorngestrüpp. Wird man jemals wieder das Tageslicht sehen? Wird man? Oskar Kokoschka hat eine solche Puppe geschaffen. Eine Kunstwerkpuppe, weil er ein Künstler war. Eigentlich schuf er eine Frau aus Gips und Stoff, füllte sie mit Werk, mit Lumpen, bis das Fleisch schön fest war. Nicht zu weich, nicht zu hart. Das Gesicht glich dem der Frau, die er liebte. Wurde die Puppe denn geliebt? Man weiß es nicht. Weiß nicht, was Liebe ist. Die Puppe muss verfügbar sein. Die Frau ist nicht mehr verfügbar. Sie entzieht sich. Entzieht sich der Liebe. Das ist unverschämt. Undankbar. Dann steht die Liebe im Regen. Macht trübe Versprechung. Zetert, brüllt, weint. Zuerst durchtrennt der Mann mit einem Messer die Luft. Dann die Regenfäden. Dann die Bluse, dann die Unterwäsche, dann die Frau. Die Puppe ist die Frau, die gefahrlos zerstört, zerstückelt werden kann. Der Mann steht neben sich. Der Rock liegt am Abend auf dem Stuhl. In der Nacht steigt er hoch zur Zimmerdecke. Erste Frage, wer hat ihn auf den Stuhl gelegt? Zweite Frage, hat die Frau ihn ausgezogen? Dritte Frage, hat ein anderer, ein sogenannter Täter, ihn ihr ausgezogen? Oder vierte Frage, ist er ihr vom Leib gerissen worden? Andere Puppen werden aufgeschlitzt. Dann sind sie kaputt. Und der Künstler, wie hieß er doch gleich? Kokoschka. Er war besessen von der Frau. Aber er konnte sie nicht besitzen. Sie war ihn satt, wollte nicht mehr. Das ertrug Kokoschka nicht. Diese Kränkung machte krank, verrückt. Alma, flüsterte er zuerst ins Ohr der Puppe. Alma, komm zurück. Alles vergeben. Komm nur. Komm nur. Komm nur. Alma, schrie er, wenn er sich auf sie warf. Die Puppe war geduldig. Mann, Mann, Mann. Mann, oh Mann. Auch Unika Zürn wurde eine Puppe. Ihr Freund Hans Bellmer hat sie mit Fäden, oder war es Draht, eingeschnürt. Den Körper in gleich große Portionen eingeteilt. Wie einen Schinken für die Räucherkammer vorbereitet. Dann hat er sie fotografiert. Den weißen Körper, die dunklen Einschnürungen, das leere Gesicht, das keine Erregung zeigt. Die Zurichtung ihres Körpers, das war seine Erregung. Ein Bild aus dieser Aktfotoserie von Bellmer wurde 1958 zum Titelbild eines Buches über den Surrealismus. Unika Zürn schrieb und zeichnete. Zeichnete und schrieb, zählte die Buchstaben in ihren Anagrammen, zog magische Zeichen aus der Umstellung der Buchstaben. Dann verwirrten sie sich vor ihren Augen. Und Unika Zürn wurde eine Patientin in Saint-Anne, in Ermenonville, in Fond-la-Rochelle, in der Karl-Bonhoeffer-Klinik Berlin, lauter psychiatrischen Krankenhäusern. Ein Kommen, ein Gehen. Kein Fisch, kein Affe, kein Plüsch. Eine Drehtür, die in die geschlossene Abteilung führt und klemmt, wenn sie sich ins Offene drehen soll. Eine Drehtür, die die Kranke in die geschlossene Abteilung bugsiert. Also eine Falltür. Sie kommt zu Hans Bellmer zurück. Verlässt ihn. Er verbietet ihr das Haus. Nach einem Schlaganfall ist er halbseitig gelähmt. Sie kommt wieder und stürzt sich aus dem Fenster. Kokoschka, Bellmer, wenn wir schon bei Künstlern sind, Picasso. Hatte Picasso Puppen? Er hatte keine Puppen nötig. Er hatte doch alles. Eine von Picassos Geliebten sprach von seinem Verlangen, allen Frauen, die er in seinem kleinen Privatmuseum gesammelt hatte, die Köpfe abzuschlagen. Aber er schlug die Köpfe nicht ganz ab. Er mochte es, wenn sie noch weiterlebten, wenn die Frauen immer noch kleine Piepser und Schreie, fröhliche oder traurige von sich gaben und ein bisschen gestikulierten, wie zerstörte Puppen, gerade genug, um zu beweisen, dass noch Leben in ihnen war, dass es nur an einem Faden hing und dass er den Faden festhielt. Also ein Puppenspieler. Aber die Frauen wehrten sich, schrieben über ihn, verkauften später seine Bilder für viel Geld. Eine behauptete von der anderen, sie wäre am Genie verbrannt. Sie sei wahnsinnig geworden. Stimmt das denn? Andererseits sah ich im Regionalzug ein Mädchen, das seine Puppe mit einem Tragegurt um den Bauch geschnallt hatte. Als es sich setzte, nahm es den Tragegurt ab und setzte sich die Puppe auf den Schoß. Die Puppe trug ein gelbes Häkelkleid, eins, wie man es nicht kaufen kann. Eine Großmutter hat es wohl gehäkelt oder es war von einem Mädchen vererbt worden, das es einer anderen Puppe angezogen hatte. Die Puppe im Regionalzug wollte auf den Arm genommen werden, wie ein sehr kleines Kind. Das Mädchen nahm sie auf den Arm, wiegte sie, küsste sie und dann ist die Puppe eingeschlafen. Ganz federleicht entrückt. Das kommt von der Liebe. Das kommt von der Liebe. Sie füllt das ganze Zugabteil aus, verlängert die Wirklichkeit. Mit mir ist niemand gereist. Ich hatte keinen Bären, keinen Fisch, keinen Hasen. Ich hatte 10 Zehen, mit denen spielte ich. Ich hatte mich und sonst nichts. Ja genau, nichts und nicht niemand. Die Puppe bleibt tot, bis zum nächsten Spiel. Dass die Kindheit lebenslänglich bleibt. Sicherheitsverwahrt. Niemals werde ich mich davon erholen. Und wie heißen die Läden? Das Milchgeschäft, das Fräulein, der Mann, der Bäcker. Der Mann ist der Gemüsemann. Er verkauft Möhren, Kartoffeln, Kopfsalat, Wirsing. Der Mann ist sehr nett, trotz seines furchterregenden Goldzahns im Oberkiefer. Oder ist er ehrfurchterregend? Jedenfalls hat niemand außer ihm einen goldenen Schneidezahn. Das Fräulein regiert über ein Reich aus Schulheften, Mäppchen, spitzen Bleistiften, Bögen mit Glanzbildern, auf denen fröhliche Kinder zu sehen sind, die einen Hund streicheln. Oder Blumensträuße, narzissengelb mit blutroten Pfingstrosen. Das Fräulein hat eine Hasenscharte. Spricht undeutlich und hat dabei große Mühe. Vielleicht wird es immer ein Fräulein bleiben und ahnt es, aber sie zeigt es nicht. Unermüdlich öffnet sie falsche Schubladen, zieht sie wieder zu, zaubert Buntpapier hervor, Farbstifte, Briefumschläge, auch solche mit Trauerrand und Gläser mit blauer Tinte. Königsblau. Ist das die Zeit gewesen, in der der Spatz noch Sperling hieß und sich aufplusterte? Ich weiß nicht, eher die Zeit, in der die Raben schimpften, Schleiereulengeschrei, die Stunde der Fledermäuse. Die Zeit ist einfach stillgestanden. Es gibt noch keinen Supermarkt. Auch der Begriff ist unbekannt. Packungen, die man einfach so aus dem Regal nimmt und in einen Korb stapelt, unbekannt. Ist denn da keine Verkäuferin, die einen berät, den Kaffee abwiegt, ein Viertelpfund malt und in eine Tüte füllt? Ein Viertelpfund, kein Gramm mehr, der Kaffee ist teuer genug. Frauen, die einfach so an der Kasse sitzen und nichts tun. Klick, springt die Kasse auf, Frauen, die nichts außer Zahlen tippen und Geld annehmen, Geld wechseln. Frauen, die nicht wissen, was wo in welchen Regalen steht. Darauf muss man mal kommen, dass man sich alles zusammensuchen muss. Eigentlich eine grobe Unverschämtheit. Man muss nicht einkaufen. Man kann sich selbst versorgen. Man muss erfinderisch sein. Ein Kind mag Überraschungen. Man muss spontan sein, verstehst du? Das Knacken der Gelenke. Die Frauen erheben sich. Ein ganzer Chor von Frauen in geblümten Kittelschürzen. Sie stehen am Zaun, hinter dem Zaun. Das Kind vor dem Zaun. Ich bin 7 Jahre alt. Und von einer ehrfürchtigen Neugier gepackt, stromere ich durch die Nachmittage. Jede der Frauen hat Beeren in der Hand. Brombeeren, Johannisbeeren, Stachelbeeren. Die Brombeeren sind schon überreif. Ihr Saft blutet auf den Handflächen. Willst du eine? Ja, ich will eine, zwei, viele. Die Hände der Frauen sind Schalen, Porzellanschalen mit einem Trauerrand aus Erde um das Nagelbett. Unter ihren Armen der beißende Geruch und Büschel von Haaren, in denen die Schweißperlen kleben. Glocken läuten. Ich strecke meine Hand durch die Maschen des Zauns. Brombeeren, Johannisbeeren, Stachelbeeren. Danke. Der Holunderstrauch hat auch schon Beeren angesetzt. Jetzt greifen die Frauen nach den Gießkannen. In einem geheimen Takt füllen sie sie am Wasserhahn. Fetisch und Zeremonie. Im Birnbaum hängen Spiegel. Sie verdoppeln die Zahl der Vögel. Die Vögel sind geblendet, flattern, stieben auf. Ein Flügel streift einen Spiegel. Das Licht hüpft und verbrennt den Garten. Aber ein Kind an einem fremden Gartenzaun? Warum denn? So viel Liebe hat er gehabt. Er hat das Kind umarmt, umgarnt. Das waren nie und nimmer meine Puppen gewesen. Jedenfalls behaupte ich es, weil es mir peinlich ist im Nachhinein. Würde das Kind so viel Liebe, wie du behauptest? Mein Liebling, mein anmutiger, angehender Liebling, mein angebeteter Liebling, flüsterte ich. Du, den ich nicht kenne, der aber auf mich wartet. Vielleicht an einem anderen Gartenzaun, vielleicht an einer Bahnunterführung, vielleicht in einem Regionalzug. Er winkt, angelockt winkt er mich zu sich. Die Frauen am Zaun werden zusehen, wie mein Liebling mich liebt. Der Mund wird ihnen offen stehen. Psst, psst, psst. Sex. Rosa. Alles rosa. Picasso kam 20-jährig nach Paris, begeisterte sich für den Zirkus und die Varietés, für Gaukler, Seiltänzer. Auch für Feuerschlucker? Was weiß ich? Jedenfalls wurde die Welt rosa. Der Akrobat trägt ein rosafarbenes Trikot mit einem weißen Kragen. Ernst, gesammelt sieht er aus, wenn er sich zu dem jungen Harlekin hinüberbeugt. Sehr schmal ist sein Kopf. Augenlos wirkt er. Er muss den Körper beherrschen. Dazu muss er nicht sehen, denn der Maler sieht ihn, das genügt. Picasso zeigt einen beherrschten Körper. Schützend presst der Akrobat den rechten Arm an den Bauch, als wolle er den dünnen Körper polstern. Er trägt eine kurze, knappe blaue Hose. Rosafarben ist das rechte Bein, ockerfarben das linke. Rosa, alles rosa. Vergiss nicht das Lämmchen, die rosafarbene Zunge des Lämmchens. Rosa, aber auch blau. Die Rosa-Periode gibt der Blauen die Hand. So stehen sie im Lebenswerk nebeneinander und im Werkverzeichnis. Und ich habe schon einmal gesagt, ich möchte nicht geduzt werden. Finden Sie das denn schön? Wo ein Mädchen ist, ist es schon rosa. Wo mehrere Mädchen sind, ist selbst das Toastbrot rosa wie die Haarspangen. Die Eislöffelchen pink, pink, rosa und die Rosinen im Geburtstagskuchen Duftnelken rosa, Kirschblüten rosa, Flamingo rosa, Abendrot rosa. Das kann doch wohl nicht sein. Ich habe es selbst gesehen. Und wie hört sich das rosa an? Man muss nicht alles hören, damit es da ist. Dann wird Picasso berühmt. Das Rosa hat sich gekräftigt. Seine Pirouetten sind von einem sicheren Schritt eingeholt worden. Er hat Tritt gefasst. Nun haben die Figuren auf seinen Bildern starke Konturen. Kein Kind hält mehr eine Taube in der Hand. Aber sein Atelier ist ein Taubenschlag. Jeder will den Künstler treffen, mit ihm sprechen. Nur ein paar Worte. Will seine Bilder sehen, schon bevor die Galerie sie ausstellt. Wann arbeitet er, wann liebt er? Alles ist eins. Brassai, der Fotograf, der Paris zum magischen Leuchten gebracht hat, darf ihn immer besuchen. Er hat den Auftrag, Picassos Werk zu fotografieren und er tut dies mit Hingabe. Sie führen lange Gespräche über seine Kunst und ihr Leben. Brassai zeichnet sie auf. Und jeder Abschied könnte ein Abschied für immer sein. Jeden Tag kann es zu Beschlagnahmungen, zu Verhaftungen unter der deutschen Besatzung kommen. Aber die Alliierten haben schon Sizilien erobert. Mussolini ist gestürzt worden. In Paris fallen Bomben, Fensterglas splittert ins Atelier. Die Scherben beschädigen Bilder. In einer Schublade verwahrt Picassos Freundin Dora Maar lauter luftige Kleinigkeiten, die Picasso für sie erfunden hat. Und Brassai fotografiert und listet sie auf. Lauter luftige Kleinigkeiten. Kleine Vögel aus Zinnkapseln, aus Holz, aus Knochen. Eine Drossel aus einem Stück Holz. Einen vom Meer abgeschliffenen Knochen, den Picasso in einen Adlerkopf verwandelt hat. Auch kleine Spielereien voll Witz und Humor. Ein verkohltes, braun bepinseltes Holz wird zur Zigarre. Ein flacher Knochen zum Läusekamm. Picasso hat mit unendlicher Sorgfalt all die engen Zähne darauf gemalt. Dazu ein paar verliebter Flöhe. Ausgeschnitten oder einfach mit den Fingern gerissen, verwendet er Papierservietten und Zigarettenschachteln und verwandelt sie in einen Fisch, einen Fuchs, einen Ziegenbock und eine Serie von Hunden. Was für eine Frau ist diese Dora? Vier Sprachen, spricht sie. Sie ist so schön wie alle Frauen von Picasso. Dunkel, dramatisch. Sie hat grüne Augen und ist eine entschieden politische Frau. Ihre Jugend hat sie in Argentinien verbracht. Mit ihr kann Picasso Spanisch reden und sein Entsetzen über den spanischen Bürgerkrieg teilen. Sie hat Obdachlose und Arme in Barcelona, London und Paris fotografiert und wird eine der bedeutendsten Pariser Fotografinnen. Mit Brassai nutzt sie gemeinsam eine Dunkelkammer und Man Ray schätzt sie. In der Zeit mit Picasso beginnt sie zu malen. Fraglos gehört sie zu den Surrealisten und Picasso hat durch sie diesen Kreis kennengelernt. Er hat sich in eine selbstständige, eigenwillige Künstlerin verliebt. In der Zeit mit ihm verliert sie diese Selbstständigkeit. Hat er sie ihr genommen? Brassai hat erzählt, Dora besaß ein weißes Hündchen, an dem sie sehr hing. Eines Tages ging es verloren. Und um seine unglückliche Freundin zu trösten, malte Picasso mehrere Tage lang bei jeder Mahlzeit den kleinen Hund mit den großen schwarzen Augen und den Hängeohren, um ihn wieder lebendig werden zu lassen. Nase, Augen und Schnauze sind manchmal mit einem Streichholz und einer Zigarette eingebrannte Löcher. Man sieht nicht mehr das wattige Papier der Serviette, sondern das seidige, wellige, weiche Fell des wieder ins Leben gerufenen Hündchens, das einen durch die Zotteln seiner langen Haare ansieht. Das hatte Brassai alles jahrzehntelang im Gedächtnis. Ja, er muss ein blendendes Gedächtnis gehabt haben. Denn er beschrieb die kleinen Kunstwerke in Doras Schublade erst 1946. Da war die Liebe längst aufgebraucht. Er ist einer der wenigen, die Dora Maar als eine starke Künstlerin begreifen. Kein Stern, der um den Planeten Picasso kreist. Stimmt das denn? Ist sie denn nicht an ihrer Liebe zerbrochen? Eine der späteren Frauen von Picasso erzählt, dass sie 1946 zusammen mit Picasso eine Ausstellung von Dora Maars Bildern in der Galerie Loeb besucht hat. Mehr schreibt sie nicht darüber. 1957 widmet ihr die Galerie Berggrün in Paris eine Ausstellung. Man sagt, dass Heinz Berggrün sie mit der Ausstellung ködern wollte, um durch sie an Werke von Picasso zu kommen. Ja, das heißt, sie übers Ohr zu hauen. Ja, das könnte es heißen. Ja, also muss sie wiederentdeckt werden. Sie ist entdeckt. Das Centre Pompidou hat ihr 2019 eine große Ausstellung gewidmet. Magische Bilder, verblüffende Perspektiven. In ihren Bildern eine Schönheit, die aus der Ruhe kommt. Da, da, da, da, da, da. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7! Und da ist die junge Pariserin, Colette Pagnot, die sich später Laure nennt. Ihr Vater fällt im Ersten Weltkrieg, auch drei ihrer Onkel. Die Mutter zieht einen Kreis um das Mädchen, lebt mit den drei Töchtern allein. Laure erkrankt an Tuberkulose und die Krankheit ist wie ein Kokon, in dem sie atmet. Niemand besucht sie, außer dem Herrn Abbé. Laure nennt ihn den einzigen, den wahren, den großen Freund der Familie. Dann dreht sich ihre Erzählung und sie schreibt von seiner Angewohnheit, meine Schwester in die Ecken zu ziehen, ihr die Brust zu drücken, indem er sagte, Friede sei mit dir. Und ihren Hintern zu berühren, indem er ihren Rock zwischen beide Hinterbacken drückte und ihn dann herauszog. Meine ältere Schwester ließ es mit sich geschehen, empfand offenbar weder Lust noch Ekel und nannte den Priester geliebter Herr Abbé. Geliebter Herr Abbé. Sie war ein treuherziges und sehr unverdorbenes Wesen. Geliebter Herr Abbé. Ich könnte weinen, wenn ich von diesem kleinen Mädchen lese. Ich könnte weinen. Ich könnte weinen, wenn ich lese, wie Laure über das kleine Mädchen schreibt, das sie einmal war. Die Mutter reist mit den Töchtern aufs Land. Der Abbé besucht sie, hält die jährlichen Seelenmessen am Todestag der Verstorbenen. Was für eine Vorstellung der katholischen Kirche, zur Festigung der religiösen Moral im Krieg, Priester in die Familien einzuführen. Morgens schlüpft der Abbé in das Zimmer der Mädchen, kniet am Fußende des Bettes der älteren Schwester nieder, betet und schiebt gleichzeitig seine Hand zwischen die Laken. Einmal tritt er ins Zimmer, als sie halb nackt ist. An einem anderen Tag nimmt er Laure, die Jüngere, auf den Schoß und befindet, ihr mit medizinischen Fachausdrücken die Ehe erklären zu müssen. Sie will nicht wissen, wie man Kinder macht. Er rühmt ihre Intelligenz, was ihr schmeichelt, und beschuldigt ihre Mutter, sie unglücklich zu machen. Was wahr war, schreibt Laure, was wahr war und ihm einbrachte, dass ich wiederkam. Hör auf! Hör auf! Hör auf! Es tut so weh. Ich lese doch nur vor. Es tut so weh. Eines Tages nach dem Katechismus verbarg sich der Herr Abbé hinter einer Tür, packte mich und sagte, es ist nicht nötig, dass man uns sieht. Dann drückte er seine Lippen auf meine und im Laufschritt war er weg. Mit Ekel rieb ich mir den Mund. Später nahm er Laure auf den Schoß, stürzte ihre Röcke, fuhr mit seiner Hand über ihre Schenkel unter dem Vorwand, diese ganz kleinen Pickel, die man auf der Haut hat, auszupressen. Und dann sagte er zu mir, mit deiner Schwester mache ich es ebenso. Und öffnete meine Beine, legte seine Hand an mein Geschlecht. Ich bewegte mich lebhaft und er zog seine Hand zurück. Vor Schweiß triefend fuhr er fort, ausführlich meinen Körper zu begrapschen und mich fest in seine Arme zu schließen. Dann beruhigte er sich. Ich könnte weinen, wenn ich lese, wie nüchtern sie schreibt. Ich war von allen Seiten gehetzt. Mit wem sprechen? Wie sprechen? Es hilft nichts. Sie muss über den Abbé sprechen. Du wagst es, den Herrn Abbé anzuklagen? Das ist ganz klar. Du, die du nicht mehr in die Kirche gehst, und dein Bruder, der ein ausschweifendes Leben führt, ihr versteht es, Abscheulichkeiten zu erzählen. Die Mutter simuliert einen Herzanfall, wird leichenblass, beschuldigt das Mädchen, gemein zu sein, wiederholt immer wieder, dass Priester heilig seien. Dann bricht sie zusammen. Laure schreibt, sie sei ohne Mitleid, ohne Tränen gegangen. Sie sucht den Abbé auf, stellt ihn zur Rede, so mutig ist sie. Aber er dreht den Spieß einfach um. Wie bitte? Aber mein Kind, sie werden zu Gott zurückkehren. Sehen wir mal. Sie werden schon sehen. Ich bin dessen gewiss, meine liebe Kleine. Das Vertrauen kommt nicht von selbst. Doch, sie werden wieder zu mir kommen. Gewiss. Gewiss, meine Kleine, das ist abgemacht, nicht wahr? Laure, ich glaube es nicht. Sie steht auf und es klingt ironisch, wenn sie sich verabschiedet. Auf Wiedersehen, Herr Pfarrer. Auf entsetzliche und herrliche Weise fühlt sie sich allein. Auf entsetzliche Weise ist sie allein. Laure weint nicht. Im Innersten war ich enttäuscht. Also so sind die Beichtväter. Als junges Mädchen wird sie Patin eines Rekruten. Er ist ein Alpenjäger. Als sie ihn in aller Unschuld fragt, was er im Krieg erlebt, schlägt er die Hände vors Gesicht. Es ist entsetzlich, entsetzlich, wirft sich in die Kissen des Sessels und weint. Mut hat ihre Mutter gesagt. Ein wahrer Soldat weint nicht. 4 Wochen später wird er getötet. Der Tod umgibt sie, ist überall. Er ist kein Höllenhund, aber auch kein Meister. Wurde Lorch auch eine Psychiatriepatientin? Du meinst, wurde sie verrückt? Mit 23 Jahren versucht Lorch sich zu erschießen. Aber die Kugel prallt an einer Rippe ab. Ihre Schwägerin und ihr Bruder werden in das kleine, triste Hotelzimmer in Paris gerufen, in dem sie lebt. Sie finden sie, gebadet in ihrem Blut. Als sie widersprechen kann, behauptet sie, sie habe sich nicht wegen eines Liebhabers, der sie verlassen hat, töten wollen. Ihr Bruder bringt sie in eine Klinik, in der ihr Fall möglichst wenig Aufsehen erregen soll. Hat sie sich später auch aus einem Fenster gestürzt? Nein. Sie ist mit 35 Jahren an Tuberkulose gestorben. Sanft entglitten. Und ihr Freund, Georges Bataille, und ihre Mutter haben sich an ihrem Totenbett bis aufs Blut gestritten. Später hat er ihr Werk gehütet wie das einer Heiligen ohne Glauben. Und vereinnahmt? Ja, auch vereinnahmt. So ist sie auf andere Weise auch sein Geschöpf geworden. Lorch, das war der Name aus der Zeit ihrer Gemeinsamkeit. Und dann vereinnahmt sie ihr Neffe, der sie gar nicht gekannt hat. Ma mère diagonale, nennt er die Kinderlose. In seinem ausführlichen Vorwort zu ihrer Werkausgabe spreizt er sich in der Selbstbespiegelung und verdrängt Colette Pagnot und ihre Texte. Er habe nur noch einen Wunsch, jetzt, wo sie nicht mehr da ist, an ihrer Stelle zu schreiben. Acht, am Ende ist es Nacht. Wenn du nicht schläfst, habe ich zu meinem Kind gesagt, zähl die Schafe. Und wenn du dann immer noch nicht schläfst, schau dir das Lämpchen an, wie es hopst und springt. Langsam kann es sich nicht bewegen. Und du bleibst wach. Jetzt liegt das Lämpchen aber auf der Seite und schläft. Unter seinem Fell ein Blasebalg. Heben, senken, heben. Einatmen, ausatmen. Einatmen. Wie ein Polster liegt ein Ohr unter dem Kopf, das andere streichelt den Hals. Ein Schal mit krausen Löckchen. Sein Maul ist ein wenig geöffnet. Die Spitze der Zunge ist zu sehen. Ein kleines Plastikauto könnte auf der Zunge entlangfahren. Aus dem Lämmchen hinaus, auf der Autobahn der Luft, in die Welt hinein. Auch könnte das kleine Plastikauto auf der Zunge schmelzen, wie Softeis. Wo ist das Mutterschaf? Wo ist das Mutterschaf? Wo ist das Mutterschaf? Man muss eine ganze Weile warten, aber das Mutterschaf nähert sich nicht. Vermutlich gibt es kein Mutterschaf. Jedenfalls nicht im Hörspiel. Solange es noch gesäugt wird, heißt das Kind Milchlamm. Wo ist das Mutterschaf? Wenn die Mutter sich nicht kümmert, ist das Lämmchen selbstständig, abgestillt, tut, was es will. Man sagt doch, jemand hat sein Schäfchen im Trockenen. Ich stelle mir die Gegend als eine Mischung aus Einfamilienhäusern in einer Siedlung und Wiesen mit Schafherden vor, durchschnitten von Autobahnen. Ich wollte meinem Kind die Lämmer zeigen, die am Rand der Strecke grasten, aber da waren keine Tiere. Da waren Jägerzäune, die die Koniferen in Zaum hielten. Die elementare Bedeutung der Lämmchenhaftigkeit. Lämmchenhaftigkeit. Lämmchenhaftigkeit. Das Lämmchen schläft wenig, nur eine halbe Stunde, dann ist es wieder wach. Es ist so wetterfühlig und wird unruhig, wenn ein Gewitter droht. Das Lämmchen wird geliebt. Geliebt? Was heißt hier geliebt? Was heißt denn hier geliebt? Was heißt hier aber? Was heißt hier aber? Ohne Wenn und Aber. Das ist die wirkliche Lämmchenhaftigkeit. Das Lämmchen ist nicht aus Plüsch. An seinem Hals baumelt das Etikett 100% Schafwolle aus regionaler Produktion. Ein Reißverschluss am Bauch des Lämmchens. Wie praktisch. Der Bezug kann jederzeit gewaschen werden. Handwarm, dann in Form ziehen. Es hat eine weiche, rosafarbene Schnauze. Und es hat die großen, lappigen Ohren seiner Mutter geerbt. Ich stieg aus dem Regionalzug. Diesmal ohne mein Kind, überquerte die Bahnhofsstraße, ging die Fußgängerzone entlang und suchte einen Supermarkt. Ein Mädchen, das eine Zahnspange trug, sagte zu seiner Freundin, ein Hund kam in die Fahrschule. Dann prusteten beide von Lachen und ich konnte nicht mithören, was dann geschah. Eine Erzählung im Imperfekt. Ein Hund kommt in die Fahrschule. So könnte er einen Witz beginnen, der nach einer Pointe giert. Ich fand die Zahnpasta, die ich suchte, hätte aber lieber die Geschichte gehört. Hört denn niemand, wie der Neidhammel blökt? Beinahe hätte ich's vergessen. Ich muss 9 sagen. Also, 9! Der Großvater war gestorben. Ganz plötzlich umgefallen. Umgefallen? Die Mutter war zur Großmutter gereist. Die Kinder halb verwaist. Hatte der Vater jemals einen Topf mit Milch zum Kochen gebracht? War die Milch übergekocht? Er konnte nicht kochen. Sind die Kinder auf seinen Schoß gekrochen? Beinahe wäre die Mutter auf dem Dorffriedhof... Beinahe wäre die Mutter ins offene Grab gefallen. Eine Mutter fällt nicht. Im Krieg fallen Männer. Umgebracht, ja, umgebracht. Nein, nein, umgekippt. Umgezogen. Hörst du, umgezogen. Es ist falsch, wenn eine Mutter beinahe ins Grab fällt und ein Bruder sie halten muss, damit sie nicht wirklich fällt. Eine Verletzung der Aufsichtspflicht. Sie haben sie dann auf die Friedhofsmauer gelegt. Der schwarze Hut verrutscht wie ein Teller auf der Mauer. Daneben ihr bleiches Gesicht. Umtüllt von einem Schleier. Das Kind weint nicht, umschifft die Mutter in einem Tränenfluss. Jemand rudert mit den Armen. Soll man einen Arzt rufen? Hier ist keine Telefonzelle hier am Dorfende, am Beginn des Tälchens, auf der Schattseite. Man hat ihren Gürtel gelockert, den Mantel aufgeknüpft, den Schal abgenommen, die Blusenknöpfe der Mutter aufgezerrt. Der Hals ist sehr weiß und die Bluse ist schwarz. Der Tod ist in Ungnade gefallen. Ein Unstern über dem Tod. Unfähig. Eine Ohnmacht hat sich ihrer bemächtigt. Hatte sie vor Aufregung nicht geschlafen? War sie übernächtigt? An diesem Tag ist kein Hüpfen mehr. Aber ich bin am Tag der Beerdigung 8 Jahre alt geworden. Und noch ist der Tag nicht zu Ende. So ein armes Kind warst du. Siehst deine Mutter... Sah ich denn das Gesicht meiner Mutter überhaupt unter dem verrutschten Hut? Ganz umnachtet auf der Friedhofsmauer. Einfach weggetreten während der Gebete. Es muss doch weitergehen. Das Ende der Beerdigung ist in den Wind geschrieben. Hast du denn nicht geweint? Geweint? Was hast du gemeint? Dem toten Großvater die Schau gestohlen. Legte die Mutter ins Bett der Großmutter, des Großvaters, ins eheliche Bett der alten Eltern. Wohnte dann in einer aufgelassenen Friedhofskammer. Was für ein Jammer. Jetzt sage ich einfach mal 10. 10! Dieser betörende Lindenblütenduft, er dringt durch alle Sinne. Hört ihr ihn nicht? Als es gestern geregnet hat, tropfte es von den Bäumen. Der Lindenblütensaft mischt sich mit den Regentropfen. Ein duftender Sirup nässt Hände und Gesicht, süße Finger, süße Nasenspitze, süße Wimpern. Der nächste Morgen ist blau und frisch gewaschen, aber der Duft bleibt. Ich sitze auf einer tannengrünen Parkbank, betrachte die lindgrünen Bäume in der Allee. Ein dickes Mädchen kommt vorbei mit einem rosafarbenen Tütü und Ringelstrümpfen in Regenbogenfarben. Und dann lugt das Bologneserhündchen hinter einem der Lindenbäume hervor. Ist es weggelaufen oder hat es jemand gestohlen? Oh nein. Es zerrt an einer Leine. Und wer hält die Leine? Es ist das Erzherzogskind, das die Leine mit beiden Händen hält, damit ihm das lebhafte Hündchen nicht entwischt. Kein Zweifel, das Hündchen ist in guten Händen. Doch dann folgt ihm ein entfernter alter Verwandter, schleicht durch den Park. Der Wolf, der wieder in die Stadt vorgedrungen ist. Er trägt keinen Schafspelz, aber doch ein ungewöhnlich helles, ganz unwölfisches Fell. Es ist das Fell des Lämmchens, Das Lämmchen hat es vertrauensvoll mit ihm geteilt. Vertrauen gegen Vertrauen. Jetzt reicht es für beide. Spannt nur und klafft ein bisschen am Bauch. Der Reißverschluss klemmt, aber das macht nichts. Wolf und Lamm sollen beieinander weiden. Wolf und Lamm ruhen unter der Linde. Der Löwe wird Stroh fressen, wie das Rind. Man wird weder Bosheit noch Verbrechen kennen in einem paradiesischen Park. So hat's der Prophet gesagt, Jesaja. Das Bologneser Hündchen bellt, wedelt vor Freude. Und ich seufze vor Erleichterung. Da war der Kinderjammer. Der biss ins gelbe Gras. Nass war der Februar. Der keimte. In einer Samenkammer. Da war der Katzenjammer. Der ertränkte. Kätzchen im Regenfass. Die wirkliche Lämmchenhaftigkeit von Ursula Krechel mit Barbara Nüsse als die in sich gekehrte, Tanja Schleif als die Seufzende, Nelly Polet als Überausmama, Bianca Hauder als Nein-Mama, David Hugo Schmitz als Ja-Papa und mit Michel Koch als Nein-Kind und Rita El-Bali als Ja-Kind. Besetzung: Kathi Bonjour. Musik: Julia Klompfers. Ton und Technik: Christoph Rieseberg und Oliver Dannert. Regie: Matthias Kappohl. Redaktion: Sabine Küchler. Produktion: Deutschlandfunk 2026. Wenn ihr mehr über Ursula Krechel erfahren wollt, über ihre Arbeit als Hörspielmacherin, Schriftstellerin, Lyrikerin, ihr findet ein Porträt über sie in unserer Deutschlandfunk-App und ihr findet auch weitere Hörspiele von Ursula Krechel, zum Beispiel eins über nächtliches Wachsein. Festbeleuchtung der Nacht heißt das Hörspiel. Und es ist auch zu finden in unserer Deutschlandfunk-App oder auch in unserem Deutschlandfunk-Hörspiel-Podcast.